Jetzt kommt der Showstar, ja es ist Hochstar. Die Kassen klingeln so, als hätten wir schon Ostern. Was will der Doof da auf seinem Mofa? Es ist verwirrend und es scheint mir nicht koscher. Hörst du den Flow, ah? Du willst ein Poster. Ich bin ehrlich, wenn ich sag, dass ich ein guter Sohn war. Ich bin das Highlight und jedes Vibe reicht. Meine Lines, meine Rhymes, fast so wie Crime Time. Das ist wie Eiszeit, bald bin ich steinreich. Eure Tracks lächerlich und effektiv wie Nice Pine. Das ist mein Lifestyle, du bist am Rumheulen. Deine Freundin liebt dich nicht, glaub mir, sie ist untreu. Sie nimmt den Mund voll, weil sie nur rumträumt. Kaum zu retten, dieses Mädchen, weil sie zu viel rumsäuft. Noch bin ich underground und muss für lau rappen. Ich bin ein Vulkan, ich kann sofort ausbrechen. Ich will alle eure Hände sehen. Kommt und lasst uns feiern, bis die allerletzten Gäste gehen. Es ist nicht zu spät und die Nacht ist lang. Also hebt das Glas und tanzt mal. Ich will alle eure Hände sehen, kommt und lasst uns feiern, bis die allerletzten Gäste gehen. Es ist nicht zu spät und die Nacht ist lang, also hebt das Glas und tanzt zusammen. Jetzt kommt der Showstar, ja es ist Hochstar. Ich bin heiß, so heiß wie ein Toaster. Ich werd dich aufessen, guck, ich kann auch rappen. Du hast nichts drauf, du kannst kaum mehr sprechen. Du hast ein Riesenschnuller, du musst schon wieder strullern. Meine Freundin ist weg, ich hab kein Liebeskummer. Ich bin kein Schulfreund, denn ihr seid schwul. Boys. Ihr kommt immer nur zu mir, wenn's bei mir gut läuft. Seht her, ich schwul euch, denn ihr seid zu deutsch. Ich will eins gegen eins, aber du läufst. Du hast ne Blasenschwäche, nochmals auf Partyschnecke. Deine Haare sind so fettig, fast wie eine Fahrradkette. Du bist ne arme Zecke, ich hol den Hautarzt. Du bist arm, weil du deine Eltern beklaut hast. Sie machen Aufstand, so wie im 8. Jahrhundert. Es ist kein Wunder, dass mich alle um mein Album behauen. Ich will alle eure Hände sehen, kommt und lasst uns feiern, bis die allerletzten Gäste gehen. Es ist nicht zu spät und die Nacht ist lang, also hebt das Glas und tanzt mal. Ich will alle eure Hände sehen, kommt und lasst uns feiern, bis die allerletzten Gäste gehen. Es ist nicht zu spät und die Nacht ist lang, also hebt das Glas und tanzt zusammen. Komm, schau mir zu, du Esel, wenn ich im Mund bewege. Ich fühl bald ein gutes Leben, ich bin eure Zukunft wegen meinem Style und der Art, wie ich rap. Ich sehe es ein, Rap-Musik ist ein hartes Geschäft. Doch ich kämpf trotzdem weiter, weil ich mich nonstop steiger. Ich tippe alle Termine in meinen Organizer. Jetzt ist ganz Bombe begeistert und ich komm gut an. Früher war ich in der Schule immer nur der Buhmann. Ich bin zurück wie die Simpson, verdammt natürlich. Ich bin gut, mein Album ohne Rücksicht sorgt bei dir für düstere Stimmung. Ich spiel mit meiner Stimme, hör, wie ich rap. Junge, ich hab keine Zeit, ich hab gerade eine Sprechstunde. Ich hab ne Dreckslunge, weil ich zu viel Kippen rauche. Nie komm ich in Diskus rein. Nicht einmal mit schickem Outfit, weil du neidisch bist. Wenn mich deine Freundin sieht, kack ich auf die Party, geh nach Hause und schreib ein Ace. Ich will alle eure Hände sehen, kommt und lasst uns feiern, bis die allerletzten Gäste gehen. Es ist nicht zu spät und die Nacht ist lang, also hebt das Glas und tanzt mal. Ich will alle eure Hände sehen, kommt und lasst uns feiern, bis die allerletzten Gäste gehen. Es ist nicht zu spät und die Nacht ist lang, also hebt das Glas und tanzt zusammen. Tanz zusammen. Tanz zusammen. Oh. Yeah.